Scheiße, bist du leider die Null. Hab besser gut zu nach diesem Scheiße gekult. Du bleibst am Abgrund, übst dich schmeiß in Geduld. Dreh nicht an den Knöpfen wie der DJ am Pult. Ich lass ne kurze Pause, um Luft zu holen. Deine Homies sind Luft, die brauchst du gar nicht holen. Deine Mutter hat dich mit deinem Vater betrogen. Alle Zähne weg, so wie beim Polen. Ziehst neben Luft wie eine defekte Pfeife. Sind das Ying und das Yang, sind das Schwarze und Weiße. Du bringst mich zum Kotzen auf eine komische Art und Weise. Ohne Skills, ohne Flows, bist ein rappender Weise. Mein Rap nennt auf Deutsch Redefluss. Bei dir hingegen, es ist ein elendes Muss. Sein Talent ist heute leider ausgeblieben. Durch deine beschissenen Worte fühle ich mich angetrieben. Bra. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Ich präge die Szene mit vielen Schlägen, hab Genen, die mir befehlen, das Seelen zu resignieren. Im Schälen befindet sich nur noch leerer Verstand, so scharf wie ein Säbel. Also haltet die Klappe, weil ich dich ansonsten knebel, du kleiner Flegel. Was soll ich sagen, Mann, ich hab ein riesen Maul. Dich kleine Nutte dissen, dafür bin ich viel zu faul. Denn ich hab auch andere Hobbys, denn ich hab auch andere Werte. Ist auf alles, was zu geben ist, das, was ich langsam lerne. Diese Eindrücke, Einflüsse wirken auf mich heim. Tückisch spucke diese Zeilen, befinde mich in nem Reimzirkel. Komme da nicht raus, befinde mich in nem Raum. Konstruiere weiter Lyrics entsprechend meiner Laune. Und ich bin sehr arrogant gegenüber deiner Crew. Und das hat einen guten Grund, denn ihr seid leider schwul. Und ich bin es leider nicht, nur mich selbst feier ich. Denn ich bin das noch, was Ultra, also Bitch, feier mit. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Wir sind uninteressant, doch wir sind relevant. Wir können uns alles merken, dicker Elefant. Wir haben es selbst in der Hand, was wir machen, was wir lassen. Lass es krachen wie beim Backen, halt den Mund, hör auf zu zappeln. Setz dich hin und entspann, fahr mal runter, du Keg. Mann, bist du echt zu hässlich? Du ein Unfall, der Trap. Hey, ich kann es nicht glauben, Digga, der ist wirklich wack. Was meinst du denn jetzt? Hey, wie peinlich der Rap. Du bist eigentlich voll nett, doch machst heimlich ins Bett. Würden wir beide nicht rappen, wärst du reimlich der Mac. Ey, es war nur ein Scherz, aber nur wenn du nicht wärst. Du bist wie ein Insta, dich nimmt jeder voll ernst. Oder doch nur ein Homo, für uns YOLO, ein No-Go. Wir machen grad Promo und du spielst zu Doku. Du bist weiter unten, nicht unser Niveau. Und Junge, bist du frech, gibst einen Klaps auf den Po. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen sind wir low, low, low, budget off. Es geht back to the roots, doch ihr labert nur Stuss. Denkt die Keks mit der Crew, unser Sound ist ein Muss. Guck, ich bin dieser Smog, ich bin kalt als Le Bob. Und zusammen